Herzlich willkommen zu Bibel heute. Wir schlagen heute ein neues Buch der Bibel auf, liebe Zuhörer, den Epheserbrief. Im ersten Teil des Briefes fasst Paulus die frohe Botschaft von Jesus zusammen. Paulus beginnt mit einem Lobgedicht für Gott. Hören Sie aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs die Verse 1 bis 10. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Verse aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs. Hans-Otto Heppinghaus aus Gifhorn führt in den Text ein. Die Bibel, wörtlich übersetzt, das Buch der Bücher. Sie gibt es für unzählige Möglichkeiten des täglichen Lebens. Schon die Kleinsten können mit Kinder- bzw. Bilderbibeln Gott kennenlernen. Es gibt Bibeln in Jugendsprache, Studienbibeln für Studenten und Professoren, Hochzeits- und Festbibeln, Bibeln für Anfänger und Fortgeschrittene, für Kunstinteressierte, Bibeln in Blindenschrift und. Weil in der Bibel nun wirklich alles steht, was für den Menschen wichtig und unverzichtbar ist, haben findige Köpfe den Namen geklaut, um unter diesem hohen Anspruch ihr eigenes Wissen unters Volk zu bringen. Natürlich haben die Aussagen solcher Bibeln keinen Deut mit der Originalbibel zu tun. Da gibt es Bücher, die mit dem Aufmacher Bibel als Geldbibeln, Wohlstands- und Wissensbibeln angeboten werden. Und wem dieses noch nicht reicht, der sucht sein Heil auch in Liebesbibeln, Kraftfahrzeugbibeln, Reisebibeln und Hobbybibeln verschiedensten Inhalts und Umfangs, was gerade so gefragt ist. Kürzlich entdeckte ich im Internet eine Karrierebibel, in der es doch tatsächlich heißt: Du bist stark, du bist mutig, du bist schön, du bist klug, du bist glücklich. Du musst dich nur dafür entscheiden. Dir steht die Welt offen. Greife zu, du schaffst es, was du dir vorgenommen hast. Mit anderen Worten, trau dich, bau auf dich. Dann geht es dir gut. Dann bist du auf der Sonnenseite des Lebens. Dann kann es für dich nur noch aufwärts gehen. Mit einem starken Willen gibt es für dich keine Geheimnisse mehr. Nutze deine innenwohnenden Kräfte, die du nur zu mobilisieren brauchst. Wie anders spricht doch unser heutiger Bibeltext, von dem die theologische Forschung ausgeht, dass der Schreiber Paulus zur Zeit der Verfassung seines Epheserbriefes in Rom im Gefängnis gesessen hat. Wir erleben ihn aber nicht, wie man anfänglich denken könnte, als einen Verzagten und Gescheiterten. Wie soll das nur weitergehen? Schon wieder sitze ich hier um Christi willen im Gefängnis, so wie damals in Philippi. In seiner nicht unbedingt rosigen Situation bietet Paulus seinen Lesern von damals und Hörern von heute einen Glaubensgrundkurs an, der auch für Fortgeschrittene in das Geheimnis des Glaubens führt. Während sich die Schreiber der unzähligen Möchtegern-Bibeln, die diese aus ihrer beschränkten Sichtweise geschrieben haben, lediglich mit weisen Ratschlägen überschlagen, zeigt die einzige wahre Bibel den richtigen Weg durch das Leben. Selbst im Gefängnis ist die Kraft Gottes nicht aufzuhalten. Der Apostel schaut im wahrsten Sinne des Wortes über seinen derzeit so beschränkten Horizont hinaus. Und dabei sprengt er wieder Gefängnisse, aber anders als in Philippi. Mit seinen geistlichen Erfahrungen durchbricht er jede Kerkermauer. Von entsprechenden himmlischen Gaben als Zündstoff ist die Rede, von Befreiung und darauf gründende Hoffnung, von Liebe des Vaters, Gotteskindschaft und dankbarem Vertrauen. Paulus macht seinen Geschwistern in Ephesus und in ganz Kleinasien deutlich, welch großartige Entscheidung sie getroffen haben, als sie sich für Christus entschieden hatten. Man spürt förmlich die Begeisterung, oder sagen wir besser die Begeisterung des Apostels in seinen Ausführungen. Er nimmt seine Leser mit hinein in Gottes Geheimnisse, die Gott durch Christus ausgeführt und uns bekannt gemacht hat. Eine ungewöhnliche Sicht? Sicherlich. Deshalb bezeichnet der Epheserbrief sie auch als eine himmlische Gabe, eine Gnade zudem, die sich selbst durch härteste menschliche Arbeit nicht erschließen lässt. Aber glücklicherweise hängt es ja auch nicht von uns ab, weil ja Gott die Initialzündung dazu gab, schon bevor er die Welt erschuf. Mit der Sicht des Epheserbriefes dürfen wir antworten: Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich habe Bürgerrecht. Ich muss mich nicht klein machen, noch mein Licht unter den Scheffel stellen. Durch Gottes Zuspruch bin ich sein Kind, egal was die eigenen Zweifel oder andere Leute sagen, und völlig unabhängig davon, wie wir uns selbst sehen oder was von uns geredet oder mit uns gemacht wird. Kein Mensch muss sich Gottes Zuwendung erkaufen oder erschleichen, er kann es auch gar nicht. Und unser Schöpfer verspricht, für uns da zu sein, lange bevor wir ihn rufen. Diese Wahrheit ist nach dem Tode, der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu nun kein Geheimnis mehr für die, die daran glauben. Dass sie ewigen Bestand hat, wird auch daran deutlich, dass diese Zusagen, von denen wir heute hören, älter sind als der erste Tag der Schöpfung. Spüren Sie die unermessliche Befreiung, die in diesem Zuspruch Gottes steckt? Wir brauchen uns nicht mehr auf die leeren Versprechungen der zahlreichen Möchtegern-Bibeln verlassen, die uns doch nur in eine Sackgasse führen. So schenkt uns Gott auch den richtigen Blick gegen alle esoterischen Strömungen, auch wenn sie noch so fromm daherkommen sollten, ein deutliches Nein zu sagen. Wie viel Angst können wir Menschen allein auf diesem Gebiet schon hinter uns lassen? Gottes treue und bleibende Zusage: Ich bin für dich, du bist mir unendlich wichtig, kann uns keiner nehmen. Niemals. Und wir ahnen und merken immer mehr im Leben, wie diese Glaubensgewissheit allmählich die Unruhe in uns zum Schweigen bringt und durch das Staunen und Loben über Gottes Größe ersetzt wird. Und die hat es in sich, denn der Schöpfer fährt damit keinen Gewinn ein, sondern nur Verlust. Ein Geschäftsmann, auch wenn er noch so reich ist, wird irgendwann einmal, wenn er nur rote Zahlen schreibt, Insolvenz anmelden müssen. Geld kann bekanntlich nur dann ausgegeben werden, wenn es auch wieder eingenommen wird. Doch Gott unterliegt nicht diesem weltlichen Prinzip. Er investiert sogar noch in einen Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wurde, indem der Sohn Gottes sagt: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Welch eine Liebe begegnet uns hier. Und sie ist jeden Tag immer wieder neu. Schließlich heißt es doch nicht umsonst in einem Lied: Allmorgen ist ganz frisch und neu des Herrn Gnad und große Treu. Sie hat kein End den langen Tag, drauf jeder sich verlassen mag. Gottes Gnade und Treue sollen wir ehren und ihn täglich dafür loben, so wie Paulus sich auch bereits in den ersten Versen unseres heutigen Bibeltextes förmlich überschlägt. Und weil die Freiheit, die in Gottes Liebe begründet ist, alle Menschen betrifft, können wir sie nicht für uns behalten und wie ein Geheimnis verstecken. Es gilt, sie achtsam weiterzugeben, besonders an die, von denen man allzu schnell meinen könnte, dass sie sie wohl nicht so richtig verdient hätten. Wo sich für uns diese Lebensperspektive Jesu aufbaut, gewinnt unser Leben an Wert. Und das geht wirklich nur mit der echten und der wahren Bibel, dem Buch der Bücher, dem Wort Gottes. Ausnahmslos durch sie erfahren wir die Größe Gottes, denn nur dort können wir lesen: Durch Jesus sind wir nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Lobpreis Gottes für die Erlösung durch Christus, das war Thema in Bibel heute. Gedanken von Hans-Otto Hebbinghaus aus Gifhorn zu Versen aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefs. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.